Teil 5. Wie waren die Ferien? Auf der Webseite der Schule berichten Schüler in Podcasts über ihre Ferien. Du hörst gleich 4 kurze Berichte von Schülern.